ich aber nicht mehr synchronisieren. Weil ich kann jetzt nicht mehr so gut ranhalten. Dann musst du jetzt ranhalten. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt. Herzlich willkommen, mein Name ist Günther Grebel. Sie hören die Synchronisation. Dankeschön. Ui, sogar ein bisschen mit Hall heute. Ich habe heute das Fenster offen tatsächlich. Herzlich willkommen zum Podcast UFO. Florentin hat sein Fenster offen und damit hey, herzlich willkommen zu den Frühlingsgefühlen unter den Podcasts. Naja. Herzlich willkommen zu Stories satt, Pointenfeuerwerk. Vom Feinst, direkt vom Erzeuger. Ich sitze hier direkt, also die Sonne scheint mir auf den entblößten Leib. Ich sitze gerade neben dem Fenster, das ich aufgemacht habe. Ist mir tatsächlich auch gerade ein bisschen unangenehm, weil ich nicht weiß, ob die Leute im Hof mich so hören. Ich mach's doch immer wieder zu. Wo wohnst du? Wohnst du im ersten Stock oder wohnst du noch zweiter Stock. Ah, guck mal. Und da hat man, da lässt man da die Fenster schon offen, wenn man geht? Ja, ich tatsächlich schon, aber mein Mitbewohner ist da immer ein bisschen sehr skeptisch. Aber nicht, weil du es extra auflässt, sondern weil du es vergisst einfach. Ja, genau. Und ich hatte mal ein sehr erleuchtendes Gespräch mit meinem Mitbewohner, als uns darüber unterhalten haben. Der dich zusammengeschissen hat. Weil er meinte, du sollst die Fenster nicht offen halten. Und dann meinte ich, ja, warum denn nicht? Und dann meinte er, da kommen Einbrecher rein. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber wir sind im zweiten Stock, wie soll dann Einbrecher reinkommen? Und dann enthielt seine Argumentation das Wort Spider-Man. Enterhaken. Und ab da konnte ich ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Ab da konnte ich einfach kein ernsthaftes Gespräch mehr mit ihm führen, weil er das Wort Enterhaken benutzt hat. Und da war es für mich aus. Da konnte kein logischer Argumentationspunkt mehr. Seitdem hast du auch die Türen aufgelassen einfach mal. Ja, genau. Scheißegal, alles, was er sagt, macht keinen Sinn mehr. Hörst du das? Was höre ich? Du trinkst. Du schlürfst du einen Tee? Und zwar war das ganz Besonderes. Und zwar habe ich heute Booster im Glas. Booster warm gemacht in der Tasse. Genau, ich habe es warm gemacht. Empfehlen. Ein bisschen. Und mit Zimt. Ich habe nämlich die eingeflaschte Form von Booster gefunden tatsächlich. Die 1,5 Liter Flasche für den Riesenboost. Also boost ihr Booster. Wenn ihr der normale Booster noch nicht genug boostet, dann boost ihn einfach. Weißt du, was mir die Augen geöffnet hat? Dass man halt in Tee ja auch Milch reinmachen kann. Das hat mir irgendwie, habe ich sehr spät in meinem Leben erfahren. Also zu spät eigentlich. Und da hat mir die Augen geöffnet. Seitdem überlege ich die ganze Zeit, wo man überall Milch reinmachen könnte. Vielleicht ist auch so Energy Drinks oder so Booster mit Milch einfach total geil. Ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee, ja. Was ich ja tatsächlich mal durchsetzen wollte, war Pfefferminzmilch. Also Milch mit Pfefferminzsirup. Schmeckt auch tatsächlich ähnlich widerlich, wie man es erwarten würde. Ja. Von daher, glaube ich, sind da alle Rätsel gelöst. Aber es muss auch, alles, was man durchsetzen will, muss ja auch nicht unbedingt immer gut sein. Man kann ja auch das zum Ziel machen, einfach mal, weil man sich selber eine Challenge setzen will, mal was durchzusetzen, was vielleicht scheiße ist von vornherein. Ja, Dinge, die jeder will zu verkaufen, das kann jeder. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber was ich mir zum Beispiel auch dachte, man kann ja auch, also ich habe andersrum gedacht als du. Ich habe zum Beispiel gedacht, man macht ja Tee mit Wasser. Ja. So. Und könnte man nicht statt Wasser noch andere Dinge nehmen, um Tee zu machen? Energy Drinks. Man macht zum Beispiel einen Energy Drink, kocht man auf und schüttelt dann schön mit Pfeffer. Ui. Oh Jesus, geht gerade Musik bei mir an überall. Okay, sorry. Mein fucking Virus, ey. Ohne Scheiß. Ich würde auch sagen, Bluetooth hat nicht alles besser gemacht. Auch wenn man auf eine Taste drückt, geht überall irgendwas an in meiner Wohnung. Geht im Nachbarzimmer das Licht geht Musik aus. An, ja. Im Nachbarzimmer, genau, in einer anderen Wohnung geht plötzlich Musik an. Das Nachbarn kommt. Genau. Es ist das schon Klavier wieder Sarah, vom Nachbarn schon, hört man plötzlich auf seinen Kopfhörern und weiß gar nicht, wie das funktioniert. Es ist furchtbar. Ich blick auch nicht mehr durch. Die ganze Technik setzt einen dann schon irgendwie auch. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel Technik. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert, aber ich glaube auch nicht, dass das gut funktioniert mit Energy, also mit Tee und anderen Sachen. Ich glaube auch, Energy aufzukochen ist, glaube ich, gefährlich. Also ich habe das Gefühl, Energy Drinks haben für mich was zu ganz viel Energie, Gefährliches. Das ist zu viel Joule. Also ja. zu viel reine physische Energie ist dann da. Ich glaube, mit Energy Drinks kann man auch zum Beispiel einen Tank befüllen und es würde halt sich nichts ändern. Das wäre halt ein sehr teures Benzin, würde ich sagen. Man darf Energy Drink auch auf keine zu großen Höhen mitnehmen, weil einfach die Energie, die darauf wirkt, die potenzielle Energie, die es dann dadurch bekommt, durch die Kraft, die man aufwendet, es auf diese Höhe zu bringen, ist zu krass. Es wird zu viel Energie. Wo drin ist mehr Energie? In Energy Drinks oder in Magneten eigentlich? Ich glaube, Magneten haben einfach unlimited Power. Da kommst du nicht mehr. Wo wir bei unserem heutigen Thema wären. Ich glaube, in so einem kleinen Magneten ist mehr Energie drin als in einer Atombombe. Das ist einfach, da kannst du nicht mithalten. Nee, das ist auch klar. Das ist mir klar. Aber das hat sich auch halt. Damit wollen wir unseren Zuhörern aber jetzt auch nicht irgendwie auf die Synapsen belasten. Apropos Synapsen. Ja. Ja, mach weiter. Ich mache für dich die Überleitungen. Dankeschön. Nee, wir wollen heute über Chancen reden. Was sind die Chancen dieses Podcasts? Ach, Chancen? Ich dachte Chanson. Chanson. Ich habe jetzt komplett Chanson. Du hast dich jetzt komplett französische Chanson-Geschichte Ich habe die ganze Nacht Edith Piaf gehört. Verdammt nochmal, wofür? Ja, dann hältst du gleich kurz. Schönere Gratringer. Mach gleich ein kurzes Impulsreferat und sing halt einen kleinen Auszug vielleicht, um es ein bisschen zu die Gefühle näher zu bringen. Aber ich wollte über Chancen reden. Mhm. Speziell auch, ich würde auch gerne Perspektiven dieses Podcasts sprechen. Weil ich habe mir mal, ich habe jetzt neulich mal, das Wort habe ich, Empathie habe ich gelernt. Und ich habe mir mal überlegt, ich habe es mal angewandt. Und was würden Leute, die unseren Podcast hören, was haben die davon? Die brauchen einen Mehrwert meines Erachtens. Und ich habe den nicht gefunden. Ich habe uns mal ein paar Folgen angehört und ich habe keinen Mehrwert gefunden. Ich fand es nicht besonders gut, sage ich ganz offen. Ich war mit uns nicht zufrieden. Und jetzt will ich mal überlegen, was hat der Hörer im Endeffekt davon? Ich würde gerne ein bisschen wissen. Einmal habe ich Licht erklärt. Super gut. Das war gut. Von dir kam nichts. Ich glaube, die 40 Sekunden, in denen du Licht erklärt hast, waren, glaube ich, das absolute Highlight. Ich glaube, der Zuschauer hat zu viel von Qualitätscontent. Einfach, man hat so viel Qualitätscontent. Man klickt es gibt zu viele gute Sachen einfach. HD-Videos überall. Und ich glaube, der sehnt sich einfach nach ein bisschen Mittelmäßigkeit. Auch Content, mit dem man sich identifizieren kann. Ja, hast du so einen Jan Böhmermann, der redet perfekt, der macht keine Fehler, der verspricht sich nicht. Der ist nicht beim Sprechen. Jeder Gag sitzt, ja. Da denkt man einfach, okay, was soll ich damit? Ja, das ist genau wie Superman. Niemand mag Superman, man mag Batman. Du solltest keinen Booster mehr trinken beim Aufnehmen. Du machst so komische Pausen an so ganz komischen Stellen, weil du aufstoßen musst oder so. Ja, du machst so ganz komische Pausen, so mitten im Wort. Ja, aber weißt du, damit können sich die Leute identifizieren. Die Leute sagen, ja, ich bin auch manchmal scheiße und ich bin auch manchmal ganz am Boden und mir geht's auch manchmal schlecht. Ich krieg auch keinen Satz gerade aus. Ich bin auch manchmal ein emotionales Wrack. So, und dann können die Leute auch da sich mit identifizieren. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind so eine Art Spiegel-Podcast. Auch so ein bisschen, denen geht's noch beschissener als uns, Ding, was die Leute auch immer ganz gern sehen, eigentlich. Ja, okay. Aber hast du, wollen wir mal Perspektiven reden oder hast du eben schon einen Gag zum Thema? Ich sehe keine Perspektive. Ich sehe da keine Perspektive. Aber du hast jetzt schon deinen einen Gag zum Thema Chancen, hast du schon rausgehauen. Ja, das ich weiß nicht genau, welchen Gag du meinst, aber den Chanson-Gag. Ach so. Ja, damit hat sich's für mich schon erledigt. Also auch immer so ein kleines Texteditorfeld vor dir, wo genau drei Wörter drin stehen, genau. mit denen du krampfhaft versuchst, über eine Stunde wegzureden. Ja, vor allem bei mir stehen irgendwie drei kurze Sätze zum Podcast und dann 80 Tweet-Entwürfe, die ich eigentlich genommen habe. Zum Beispiel, alles hat seinen Preis und darunter wie so ein Zitat von Preisschild. Hat's nicht geschafft, tatsächlich in die Twitter-Sphäre. Nee, aber zu Recht auch. Ich habe eben der Fußball muss ein wahnsinnig guter Autor gewesen sein. Habe ich dir eben auch geschickt. So du hast mir eine 5 gegeben dafür. Ich glaube, wenn man das versteht, man sagt ja auch, der Fußball. Schreibt die besten Geschichten. Schon klar, aber das ist. Ja, aber dann, wenn man das versteht, ist es doch ein guter Gag, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist zu nahe. Ich sollte aufhören, auf dich zu hören. Ja. Ich sollte aufhören, absolut. Auf jemanden zu du hören, der alle Tweets aus dem Englischen übersetzt. Das ist zum Beispiel so kleine wissenswerte Dinge, die man nach außen geben kann. So kleine Lebensweisheiten, die wir mit unseren jeweils 18 Jahren mittlerweile schon raus haben. Hört nicht auf andere und dann habt ihr ein besseres Leben. So, das sind diese Weisheiten, die man hört auf euch selbst. Soll. Hört nicht auf Leute in Podcasts, sondern hört auf euch selbst. Hört auf euer Herz. Ja, genau. Ich habe heute den sinnlosesten Protest aller Zeiten gesehen. Berlin ist ja eine hochpolitische Stadt und wenn man da durch die Straßen geht, man kommt ja aus der Demokratie nicht mehr raus. Die hängt sich ein Jahr an den Rockzipfel, da kommt man ja nicht von weg. An jeder Ecke wird protestiert, überall Plakate hängen, Mindestlohn, weniger Atomenergie, mehr Atomenergie, weniger Lohn, immer hin und her. Es ist alles wahnsinnig polarisiert, diese ganze Stadt bepulsiert vor politischer Kraft. Aber heute habe ich wirklich... bin ich Zeuge eines Protests geworden, wo ich wirklich den Hut gezogen habe und gesagt, wow, da ist wirklich was passiert, das wird ein historischer Moment. Und zwar haben protestiert 5 Rentner, 2 davon mit Megafonen, die gleichzeitig aber andere Dinge gesprochen haben, was schon mal sehr irritierend war. auch gegensätzliche Dinge, weil sie sich nicht genau einig wurden, was sie da sagen wollen. Nein, Rita, wir sind dafür. Nein, wir sind dagegen. Und dann machen wir jetzt eben 2 Proteste von mir aus. Dann oder auch so plötzlich so Privatgespräche übers Megafon ausgetragen werden. Genau. Nee, wir sind auf einer Demonstration, aber jeder kann seine eigene Meinung sagen. Ist ja ein freies Land. So, und dann einfach so Singchöre und alle sagen das Gegenteil. Auf jeden Fall haben sie demonstriert vor, und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass dieses Gebäude 2 Straßen von mir entfernt war, von meiner Wohnung. Und zwar haben sie protestiert gegen die Botschaft von Nordkorea. 2 Straßen weiter von mir, wo ich wohne, ist tatsächlich die Botschaft von Nordkorea, irgendwie Demokratische Volksrepublik, irgendwie Nordkorea. Und davor haben die protestiert, als fünf Rentner gegen Mir ist aufgefallen, in Berlin, da sind total viele Botschaften und die sind alle so ein bisschen klischeehaft. Also diese ägyptische Botschaft sieht aus wie so ein Riesen, sieht aus wie so ein Riesensarkophag, ist eine Pyramide. Pyramide, ist so ein bisschen wie Las Vegas irgendwie, dann, so die französische ist so ein Eiffelturm. Ja, und dann diese skandinavischen Botschaften sind alle so super, bis das letzte Detail ausdesignt, so mega. Genau, mäßig. So Licht durchflutet, so Holz vertagelt. Ja, total, ja. So auch total transparent und friedlich. Dann die Schweizer Botschaft, das war versteckt, einfach so ein kleiner Käseblock. Nein, aber sind total klischeehaft alle. Löcher drin, so ein bisschen, ja. Ja, die arabische Botschaft, die dann außen so krasse Mosaikteile, die so verziert und so halt mega arabische so Schriftzeichen. Riesigen Sprengstoffgürtel ums Gebäude rum, so. Ich finde das echt total klischeehaft, diese Gebäude. Ist es auch tatsächlich. Die amerikanische. In England sieht aus wie so eine große Teetasse. Genau, die amerikanische Botschaft ist so ein Plantagenhaus. Ui. Ja. Und dann haben die dagegen demonstriert, gegen die Existenz. Genau, die haben dagegen, die standen davor mit Transparenten. Gegen die Existenz von Nordkorea demonstriert. Nee, die haben gegen das nordkoreanische Regime protestiert und haben dann irgendwie Abschaffung von Zwangslagern und Straflagern und so. Und sie auch denkt so, ja Leute. Danke. Ist ja cool, dass ihr euch dafür einsetzt, aber das bringt halt gar nichts. Also gar nichts. Überhaupt nichts. Die wollen ihre Meinung mal kundtun. Ja, aber dass man gegen Straflager ist, das muss man doch nicht sagen. Das ist doch selbstverständlich. So, das ist doch, lass uns mal bitte gegen den Tod Meinung. Demonstrieren. Wir mögen den Tod nicht. Und dann, aber ich finde auch gut, Demokratie hat halt so viele kleine Aspekte, wofür man auch gegen Dinge demonstrieren darf und soll auch, gegen die man nichts tun kann. Also warum nicht mal gegen den Tod demonstrieren oder gegen schlechte Sachen auf der Welt? Ich bin gegen Schlechtigkeit zum Beispiel, gegen Negativität. Das ist eine gute Idee. Ich bin gegen. Bin einfach dagegen. Okay. Du hast also die dümmste Demonstration gesehen. Ich habe die dümmste Werbung der Welt gesehen auf Twitter. Das ist echt ganz schön geil. Da ist ein Spielwerbung. Kennst du diese gesponserten Tweets? Und dann steht da also eine Spielwerbung. Und die endet damit, also die bewirbt das Spiel. Und die endet damit, versuche es, warum nicht? Unenthusiastische. Lachen. Aber, also wie muss eine so eine Werbe-Redaktionskonferenz, wie muss die enden, damit man auf den Satz kommt, versuch es, warum nicht? Hey, warum nicht? Es gibt ja keinen Grund gegen unser Produkt. Ne? Wie verzweifelt muss man sein, um warum nicht als Werbung? Als das einzige, der treffende Grund. Eine Werbung muss ja mit dem besten Grund für das Produkt irgendwie enden. Und dann der letzte Punkt muss ja der stärkste sein. Ja, dann direkt also kauft, ist der stärkste, wie verzweifelt muss man sein, damit der stärkste Punkt ist, warum nicht? Hey, du hast nichts zu verlieren. Wenn das beste Argument ist, dass es keine Gegenargumente gibt, dann hast du ein Problem. Nee, das ist ja ich sehe schon die T-Shirts, das Podcast-UFO, warum nicht? Warum nicht? Lass uns. Hey, warum nicht? Ja, auch nicht. Warum? Naja. Da muss ich sehr lachen. Ja, okay, also mein Textdokument ist genau jetzt abgearbeitet. Ja, ich habe tatsächlich noch eins, und zwar Tauben im Zoo, weil auch in einem Zoo gibt es ja wahrscheinlich Tauben, die aber frei sind und trotzdem im Zoo sind. Genau wie diese Pfauen, die da immer rumlaufen. Ja, nee, aber jetzt also Tiere, die im Zoo sind, aber nicht im Zoo leben, so Besuchertiere, wie so halt Tauben, die da halt mal vorbeichecken und dann, also sind die neidisch auf die Vögel in Käfigen, weil die halt dann total krasse exotische Vögel sind, oder fühlen die sich gut und so teasen die auch so ein bisschen die Vögel, die eingesperrt sind. Oder demonstrieren die da gerade auf ihre Taubenart gegen die Existenz von Zoos. Ja, und wir verstehen das noch nicht. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Auch egal. Wie müssen wir eigentlich als liberale, tolerante Menschen, wie müssen wir eigentlich Zoos finden? Also ich finde Zoos per se erstmal nicht schlecht, aber es ist ja im Mittelpunkt der Kritik. Wirklich? Ist es oft keine ein Punkt der Kritik? Kann man einfach so, hey. Einfach mal so drauf lossagen. Es ist ja sehr umstritten, ne? Ja, kann sein. Keine Ahnung. Aber ich finde, es gibt manche Themen, wo es einfach so eine Meinung gibt und das ist dann halt so die Meinung. So, das sind so langweilige Themen. Das ist irgendwie so Massentierhaltung. So, ja, natürlich ist das scheiße. Bist du dann auch per se aber immer dafür? Also bist du gegen ein? Bist du dann? Hast du dann? Nimmst du dann die oppositionelle Meinung an? Total. Einfach total. Um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, so ein bisschen Diskurs anzuregen in der Öffentlichkeit. Sagst du dann? Ja. Du versuchst dann zwanghaft nach Gründen für Massentierhaltung zum Beispiel. Ja, absolut. Okay. Ich dachte mir, wenn die je beschisseneres Leben die führen, desto eher wollen die getötet werden. Und desto besser ist es, sie zu töten. Oder man kann auch sagen, die wissen ja nicht, dass man auch ein schönes Leben haben kann. Ja, genau, genau. Also. Deswegen wäre es sogar fatal, die freizulassen, weil sie dann denken würden, Alter, die ersten 2 Jahre meines Lebens habe ich hier richtig scheiße gelebt. Das hätte ich machen können und dann sind die total depressiv. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich habe diese Meinung jetzt so stark angenommen schon, dass ich nicht mehr Leute verstehen kann, die ernsthaft gegen Massentierhaltung demonstrieren. Mhm. Ja. Vielleicht mögen die Tiere das ja auch, man weiß es ja nicht. Man kann ja mit denen nicht kommunizieren, vielleicht mögen die das ja. Das mögen ja auch manche Menschen, mögen es ja verletzt zu werden oder ja, absolut. Geschlagen zu werden. Warum mögen die? Warum sollen wir eigentlich die Tiere bevormunden? Warum sollen wir eigentlich entscheiden, was den Tieren gefällt und was nicht? Das wäre echt geil, wenn da so SM-Tiere dabei sind. Alle sind total down und so. Zum ganz devoten Blick. Und so drei von 100, genau, drei von 100 Küken sind unfassbar, finden das total geil und feiern das total. Und alle so, ja. Was habt ihr eigentlich? Was ist euer fucking Problem, dass ihr das jetzt feiert? Wir werden unterdrückt. Wir leben in ein Quadratzentimeter scheiß Käfigen und wir müssen 2 Eier pro Tag legen. Warum feiert er das so? Und das einfach so den unerklärlichen Fetisch haben dafür. Ja. Siehst du, so bestimmt, geht das. Die Welt positiv sehen. Nee, du hast eben gesagt, du hast eine Geschichte noch zu erzählen. Nee. Aber bist du eigentlich jemand, der Chancen ergreift? Also bist du so jemand, der, wenn er eine Situation sieht, wo er wirklich jetzt Profit schlagen könnte, dann zugreift? Also bist du jemand, der Chancen am Schopf packt? Ich bin zumindest jemand, der gerne opportunistisch agiert. Also wenn ich sehe, dass Leute die Chance ergreifen und dass schlaue Leute sind und die in der Mehrzahl sind, würde ich sofort die Chance auch ergreifen. Mhm. Wenn mir eine Chance vor die Füße gelegt würde, von der ich nicht genau weiß, wie ich die finden soll, dann würde ich erstmal vorsichtig sein. Ich würde erstmal mich im Schneidersitz davor legen und meditieren über diese Chance. Aber du zum Beispiel, du bist ja ein Mensch, der sehr von Chancen profitiert hat, schon in deinem Leben. Absolut. Du hast von Entscheidungen profitiert, die ich nicht ganz nachvollziehbar finde. Mhm. Also du wurdest in so Moderationskreise aufgenommen, wo ich in der Jury gesessen hätte und gesagt, laut gelacht hätte, wenn ich dich gesehen hätte. Ja. Aber da musst du doch sehr dankbar sein. Also du musst. Ich bin tatsächlich da sehr dankbar, aber so eine Chance kommt natürlich auch mit einer großen Verantwortung einher, ne? Dass man sagt, mach was okay, draus. Okay, jetzt zitieren wir schon. Wenn man diese Chance. Jetzt zitieren wir beide, das sind schon Spider-Man. Also wir sind echt Kings. Nein, nicht aus großer Macht, sondern aus großer Chance. Ja, leicht abgeändert, ja. Habe ich gesagt, leicht abgeändert. Das reicht. Für einen Tweet würde es reichen. Passt schon. Da hast du wirkliche Hemmschwelle abgelegt, irgendwas zu kopieren. Ja, absolut, ja. Ich bin mittlerweile so verzweifelt. Ich wandle nur noch irgendwie allgemeine Floskeln leicht ab. Du hattest einen Twitter. Wer anderen einen Graben trägt, fällt selbst hinein. So, das hau ich raus. Du hattest eine krasse Twitter-Krise, kann man ja mal sagen. Ich hatte eine enorme Twitter-Krise. In 10 Jahren wird man da vor den Geschichtsbüchern sitzen. Da gab es die große Kuba-Krise, eine andere Krise und die Florentins-Wills-Twitter-Krise. Die wird es später in den Geschichtsbüchern schaffen. Du hast echt nichts zustande bekommen, oder? Ich habe überhaupt nicht so. Ich hatte echt einen krassen Twitter-Lauf und ich habe es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich habe vielleicht zu viel rausgehauen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr nach. Aber da können wir gleich mal ganz kurz über Kreativtheorie sprechen. Also angenommen. Über Chancen, die Kreativität. Ja, von mir aus. Wir müssen es alles irgendwie mit der Brechstange auf das Thema zubiegen. Also, jetzt lass mich nur ein Beispiel finden, mit dem man das gut veranschaulichen kann. Ja. Sagen wir mal, du hast diesen Podcast hier, ja? Und jetzt hast du aber eine gute Story. Jetzt hast du aber, sagen wir mal, in 2 Wochen bist du in einem anderen Podcast eingeladen, in einem, der 100.000 Hörer hat. Und jetzt willst du dir natürlich die guten Geschichten auch für diesen größeren Podcast aufheben. Naja, oder? Und ja, aber jetzt gibt's 2 Kreativtheorien. Ich nenne sie mal die Hamstertheorie und ich nenne sie die Fabriktheorie. Und die Hamstertheorie besagt, halt deine guten Sachen eher zurück, bis eine Situation kommt, in der du sie wirklich gut einsetzen kannst. Wohingegen die Fabriktheorie sagt, je mehr du raushaust, desto besser wird deine Fabrik und je mehr Content durch dich durchfließt, desto mehr Stories und Gags du raushaust, desto besser werden die nächsten Gags. Also die Gags, die du jetzt für lustig hältst. Die dritte Theorie, ja, hat man verstanden. Aber die dritte Theorie gibt's auch noch, das ist die Beta-Theorie, dass du es erst in dem kleinen Podcast testest. Ja, aber da kommen wir natürlich auch mit der... Du versuchst es nochmal, vielleicht kannst du es nachher nochmal abändern, du guckst, was funktioniert, was kam gut an, wo haben die Leute selbst im kleinen Podcast schon geschrieben, wow, hey, Florentin, das war eine gute Geschichte. Die alle, die den kleinen Podcast hören, hören auch den großen Podcast. Und alle deine Fans aus dem kleinen Podcast würden mitbekommen, wenn du dem großen Podcast die gleiche Story nochmal erzählst. Du fragst gerade für einen Freund, ne? Oder bist du demnächst echt im großen Podcast? Nee, ich frage nur für einen Freund. Ich habe ein bisschen Angst. Sehe ich meine Fälle schwimmen. Und da weiß man eben nicht, wie man es angehen soll, ne? Weil man hätte... Also das ist ja generell so, es ist ja ein Konzept, das sich generell auf alles übertragen lässt. Na, also wenn man jetzt mit jemandem sich unterhält und man weiß, man wird sich noch häufiger mit der Person unterhalten und man hat 5 gute Stories, denkt man dann, okay, ich hau jetzt eine raus und beim nächsten Treffen dann die zweite. Oder denkt man, ich hau jetzt alle 5 raus mit dem Wissen, dass die nächsten besser werden als die ersten 5, weil ich ja immer besser im Stories erzählen werde. Okay, also da kann ich dir folgenden Rat geben. Es gibt nämlich dann den tollen, ich nenne mal den Florentin-Will-Weg, einfach sich Geschichten irgendwann zu klauen von anderen und die dann dementsprechend so rauszuhören, als wären es die eigenen, die auch gerne früher erzählten Geschichten komplett widersprechen können. Oder man sagt einfach, man ist einfach mal der Mensch, Florentin-Will. Mhm. Du bist einfach mal der Mensch. Du redest einfach mal keine Anekdoten runter, sondern du bist einfach mal menschlich und zeigst mal so eine Seite, deine wirklichen Kinder. Ja, aber das interessiert ja niemanden. Ja, das stimmt. Eben. Ich meine, kannst du dich ja noch an die eine Folge erinnern, als wir mal Mensch waren, als wir wirklich ernsthaft geredet haben, als wir uns geöffnet haben, über unsere Gefühle geredet haben, was du erstens alles rausgeschnitten hast. Du meinst gnadenlos. Die Folge, wo du über deine Pornos gesprochen hast. Bei deinem Pornokonsum. Wo du mal einmal ehrlich warst. Da ging es nicht nur um Porno, da ging es um Liebe und echte Gefühle und tiefste innere Gefühle, da ging es um alles. Hast du alles rausgeschnitten? Und es wurde nicht gesendet und es wäre wahrscheinlich auch nicht gut angekommen. Aber gut, ist natürlich noch was anderes. Ein Podcast und ein persönliches Gespräch ist natürlich noch was anderes. Aber trotzdem, es ist ja auch da mal Content. Du kannst ja dich als Mensch nicht ohne Content präsentieren. Du kannst am Content gewisse Charakterzüge oder über dich selber sprechen. Aber ohne geht's ja nicht. Wenn du einfach nichts hast, worüber du reden kannst, dann hast du einfach keine Plattform, auf der du aufbauen kannst. Oder du hast einfach kein Leben. Weil, ja. Also, wenn du einfach normales Leben leben würdest, dann hast du auch Dinge zu erzählen. Ja, wie zum Beispiel, dass ich heute einen Protest gesehen habe gegen die nordkoreanische Botschaft. Okay, und genau da ist es erschöpft. Ja, da ist es erschöpft, genau. Das war es dann auch. Und da kann man auch nicht viel dazu sagen. So, ja, cool. Na gut, wir hätten jetzt eine halbe Stunde darüber reden können, was gegen was man noch protestieren könnte, zum Beispiel. Gegen den Tod hätten wir zum Beispiel sagen können. Ne? Wir hätten einfach die interessante juristische Beobachtung machen können, dass man gegen Dinge demonstriert, die man nicht ändern kann. Sehr gut. Gute Idee. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Wollen wir eigentlich heute unsere Rubrik wieder machen mit dem ersten Menschen? Nee, habe ich nicht vorbereitet. Die kam super. Kam total gut an. Es kam auch super. Wir können ja mal ein bisschen auf die Community eingehen, obwohl ich jetzt leider meinen Browser schließen musste. Was der einzige Grund ist, warum keine Community-Arbeit stattfindet. Es kam auch tatsächlich cooler Input von der Community. Und zwar der Input kommt von... Der kam vom... von Fabian. Fabian schreibt, der erste Mensch, der den Penis eines anderen beschnitten hat. Sehr, sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Ja, mir auch. Erstmal kurz Applaus. Fabian. Vielleicht hat sich die Person aber auch selbst beschnitten. Oder sie kam beschnitten zur Welt und man hat gesagt, das ist geil, das ist ein cooler Style, der gefällt mir, so will ich's auch. Mach mir das mal. Und es war einfach mega unspektakulär. Wie ist das eigentlich mit Beschneidung? Also... Bist du eigentlich beschnitten? Ich finde, so, lass uns so eine Top 10 aller Fragen stellen, die man vielleicht im Interview nicht als erstes stellen sollte. Ja. Beziehungsweise überhaupt nicht stellen sollte. Ja, vor allem Frauen die erste Frage, sind sie beschnitten? Frauen sollte man nicht fragen, bist du eigentlich beschnitten? Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, ja. Also, ich mach mal die Liste kurz. Ich schreib die mal einfach auf. Ich weiß nicht, wann ich die Nummer brauche. Wahrscheinlich nie, aber ich schreib's mal auf. Die Dinge, also ist beim Interview oder Date? 5 Dinge, die man in einem Interview... Interview, okay. Die man in einem Interview niemals fragen sollte. Platz 1. Sind Sie beschnitten? Beim spektakulärsten Platz 1 an und enden dann mit etwas langweiligem Platz 5. Nee. Ist auch immer gut, mit der 1 anzufangen, ja. Um sich dann langsam runterzuarbeiten. Da bleiben die Leute knallhart dran. Ja, dass man sieht, boah, ich muss sehen, was noch ein bisschen schlechter als Nummer 4 ist. Platz 5. Ist das schon die Platz 5? Ich würde sagen, Platz 4 haben Sie einen Freund. Bist du eigentlich beschnitten? Du musst es nicht unbedingt aufschreiben. Das ist egal, so die Shownotes. So, das ist auch geil. So, wir können ja mal eine Platz 5, Top 5 Liste aufstellen von Dingen, die man im Podcast nicht machen sollte. Zum Beispiel einfach mitschreiben. So den ganzen Podcast die ganze Zeit so protokollieren. Bei Platz 5 zum Beispiel, bei Platz 1 beginnen zum Beispiel, das sind so Dinge, die man nicht machen sollte. Also Platz 5, bist du da nicht beschnitten? Platz 4, hast du einen Freund? Platz 3, finde ich, die kritische Frage, hast du eigentlich Haustiere? Wobei die das kann aber auch ein Icebreaker sein. Das kann tatsächlich ein Icebreaker sein. Bei Oli P. hat super funktioniert. Hat auch gar nicht dazu geführt, dass wir die ganze Zeit bei so einem Hundethema stecken geblieben sind. Ja, uns überhaupt nicht mit dem Menschen Oli P. genähert haben. Das ist echt das Ding. Ich habe mal gehört, man braucht immer ein Ziel, ein Interviewziel. Und mein Ziel war bislang immer, den Menschen kennenzulernen, der dahinter steckt. Mhm. Du kannst ja mal mich interviewen. Wenn du wirklich, da können wir beide das Themen gleich verbinden. Es ist ohne Scheiß so. Ich muss für eine Projektarbeit, es ist irgendwie so, ich komme mir vor, wie so eine Waldorfschule, wir müssen jetzt unsere Projektarbeiten so ganz komische schreiben. Also eins ist davon, ich muss aufnehmen, wie ich jemanden interviewe. Mhm. Und ich habe echt überlegt, das hier live im Podcast zu machen. Ja, mach das doch. Also, machen wir das live einfach jetzt. Machen wir das doch genau jetzt. Naja, ich muss es ja vorbereiten und es soll wirklich gut sein. Scheiß da drauf, du würdest nicht vorbereiten. Es muss wirklich 3 Minuten sein, ich kriege eine Note dafür. 3 Minuten. Ja, es ist nicht so viel, ne? Das ist überhaupt nichts. Das ist eine halbe Frage. Du stellst die Frage zur Hälfte und dann unterbreche ich dich 3 Minuten lang. Und das ist das Interview. Okay. Achtung, wir fangen jetzt an. Okay. Es ist noch mit einer Moderation und so. Ja. Herzlich willkommen heute zur Sendung XYZ. Heute bei mir Florentin Will. Ich bedanke mich schön, erstmal, dass ich da sein kann. Ja, gerne. Ja, will ich auch hoffen, dass Sie da sind. Alles andere hat mich auch gewundert. Florentin Will. Wie heißen Sie nochmal? Haben Sie eigentlich Haustiere? Ich habe im Grunde schon Haustiere, allerdings nicht welche, mit denen ich momentan zusammenlebe. Ja, schon, du musst jetzt 3 Minuten reden. Allerdings, in meinem Elternhaus gibt es noch ein Haustier, eine kleine Katze, die kenne ich seit ihrer Geburt und ich bin aber jetzt ausgezogen, lebe alleine und habe jetzt hier kein Haustier mehr, aber in meinem Herzen gibt es noch ein Tier. Der Mensch Florentin Will, wie muss man sich den vorstellen? Der Mensch Florentin Will ist leer, einsam und ängstlich. Ist das der Grund, warum Florentin Will sich so eine Art Rolle, eine Maske, verschiedene Schalen um sich herum aus Anekdoten, Geschichten und Bezügen in die Vergangenheit, in die Zukunft, in die Surrealität baut? Das ist genau der Grund. Ich versuche, die innere Leere, die mich jeden Tag foltert, mit Heiterkeit und Stimmung zu füllen. Das gelingt mir allerdings nicht immer. Ist das der Grund, warum Sie selber quasi, ich zitiere, sich als einen Donut bezeichnen? Richtig, ich sehe das menschliche Persönlichkeitsmodell wie einen Donut, in dem eine innere Leere ganz kurz, klafft. Da würde ich gerne unterbrechen. Sehen Sie sich selber als einen Donut oder die ganze Menschheit und alle Charaktermodelle eines Menschen? Ich sehe sowohl allgemein mich als auch die gesamte Menschheit als Donut. Also würden Sie sich schon selber als einen Menschen bezeichnen? Ja. Dankeschön für das Gespräch, Florentin Will. Gerne. Nächste Woche zu Gast niemand, denn das ist nur für eine einmalige Projektarbeit. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber doch gut. Ja, würde ich auch super, sagen. Super gut. Muss ich auch sagen. Hey. Ich finde so eine Naturtalent. Wenn man Dinge plötzlich besser macht, als man dachte. Platz 4. Platz Nummer 3. Waren Sie eigentlich schon mal lustig, würde ich sagen, Platz 3. Oder sollte das ein Witz sein? Als erste Frage. Meinen Sie das ernst? Genau. Ist dieses Outfit Ihr Ernst? Sind das Ihre echten Haare? Die Nase ist doch ein Witz. Wollen Sie noch Mayo dazu? Beleidigung. Wollen Sie noch Mayo zu den Haaren? Keine Ahnung. Das Gespräch zum Mitnehmen oder Beleidigung. Genau, Beleidigung, die auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber es ist ein bisschen dieses Between-Two-Ferns-Modell, ne? Ja. Ja, okay. Oh. Es kam aber, als ob es die ganze Zeit irgendwie raus wollte aus dir. Ja, es ist genau das. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen mit Go Butler beschäftigt. Ach, echt? Ja, ein bisschen darüber geredet haben. Du hast es mir in der letzten Folge empfohlen und ich habe es mir jetzt auch geholt. Und ich benutze es eigentlich nicht, glaube ich, nicht geholt, so, wie es gedacht ist. Und zwar, dass man dem irgendwie Aufgaben gibt, sondern ich stelle dem nur Fragen. Ich stelle dir nur Fragen, aber auch so ganz persönliche Fragen. Was man Fragen auch einfach bei Google eingeben könnte. Aber hey, nee, ich will dafür 19 Cent für eine SMS raushauen. Wirklich? Das kostet 19 Cent? Ja, es ist halt eine normale SMS, die du da schickst. Das ist normal. Bei mir aber mehr. Ich habe einen ganz schlechten Handyvertrag. Ich habe irgendwo in der Türkei, in so einer Gasse, habe ich irgendwo so einen Handyvertrag abgeschlossen. Der nimmt mich aus. Das ist gnadenlos. Und für jedes SMS, die du verschickst, wird ein Schwein geköpft oder so. Ja, genau. Muss ich irgendwie ein Schwein an seinen Vater zahlen. Also es kostet 8,50 Euro pro SMS. Ich habe das nicht ganz durchdrungen, aber so ist es halt jetzt. Und ein MMS kostet ein Rind oder sowas. Irgendwie, ja, genau. Okay, ja, dann ist den Gag vielleicht ein bisschen strapaziert. Aber was hast du Fragen so gestellt? So ganz persönliche Fragen, also so Relationship Advice und so ganz simple Dinge irgendwie, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, sind die Leute, die da arbeiten, die den ganzen Tag Dinge von Leuten beantworten oder helfen, sind das Leute, denen man eine Beziehungsfrage stellen will? Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest einfach mal ein anderer Mensch, mit dem man reden kann, was ja auch ganz okay ist. Oder halt ein Computerprogramm. Mir und einem Kollegen wurde gleichzeitig eine gewisse Lea zugeteilt. Ja, ich habe auch Lea. Angeblich, okay, wir haben alle Lea. Lea ist also, Go Butler ist ein Mensch, Lea. Könnte auch Go Lea heißen, aber es wäre langweilig. Und die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche für uns da. Mhm. Glaubst du, dass man ihr Beziehungsfragen stellen sollte? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach leer durch die Marktforschung gegangen ist und als der sympathisch klingendste Name überhaupt rausgekommen ist. Deswegen heißt er einfach jeder Leer. Und egal, ob du Ahmed, Dimitri oder Agathe bist, du heißt einfach aber wär's da nicht schlauer, bei Bo Butler heißt du Leer. Wäre es da nicht schlauer, irgendwie Ali zu nehmen, so einen Namen, den man per se nicht traut erstmal. Ja, genau. Um dann möglichst wenig Aufträge zu bekommen, um möglichst wenig Aufwand zu haben. Gut, man wird auch weniger Geld verdienen, aber weniger Aufwand zu haben, unterm Strich. Ja, wenn man dann positiv überrascht ist, wenn es tatsächlich funktioniert. Das ist, glaube ich, ein psychologisch besserer Effekt als von Lea, weil Lea kann man nur enttäuscht werden, weil Lea klingt einfach wie ein Engel und die klingt einfach so, als könnte sie dir jeden Wunsch erfüllen. Und wenn es dann nicht klappt, dann bist du eher enttäuscht. Ich habe eben schon dreimal das Wort per se benutzt heute, also die Wörter per se. Was ist eigentlich dein lieblingslateinischer Begriff? Quod erat demonstrandum. Oder auch Salve einfach. Salve ist ja manchmal so eine coole Version, um Hallo zu sagen. Salve. Das finden alle sympathisch. Latein ist echt die unsympathischste Sprache der Welt. Erstmal, gut, sie gibt's nicht mehr, wahrscheinlich, weil sie einfach zu unsympathisch war. Ja, wahrscheinlich Salve. Schon. Die Leute haben einfach alle Leute gehasst, die Latein gesprochen haben. Ja, genau. Der Nachbar ruft über die Hecke, Salve. Ja, scheiß, ja, besser. Verpiss dich einfach. Salve. Fick dich, deine scheiß Sprache. Nulla pöne sine legge. Ja, halt die Fresse, du Spast. Quilla subsole iacet. Ja, mein Gott, dann liegt sie halt unter der Sonne, die scheiß Villa. Wen juckt es denn? Alia Jacta est. Ja, ich weiß. Wir spielen seit 3 Stunden Mensch, ärgere dich nicht. Das musst du jetzt nicht jedes Mal sagen, du Idiot. Sowas in der Richtung. Veni vidi vici. Okay, cooler Spruch. Das ist der coolste Spruch eigentlich. Es ist der coolste Spruch und er ist auch einfach Badass. Ich glaube, wer auch immer das war, Asterix hat damals einfach Badass-Tum definiert mit diesem Satz einfach. Veni vidi vici. Knallhart. Sehr gut. Platz 2 oder 1 der Dinge, die man nicht im Interview fragen sollte? Gibt es eine App, mit der man Interviews lernen kann? Ich finde, eine sehr hochplatzierte Frage ist meiner Meinung nach, was ist der letzte Verwandte, der von dir gestorben ist? Und was glaubst du, ist der nächste? Das ist eigentlich die wichtigste Wen Frage. Wen würdest du lieber töten? Ein Nazi oder 5 Panda-Babys? Irgendwie sowas. Ja, bei welchen deiner Geschwister wärst du am wenigsten traurig, wenn sie sterben würde? Nicht Marc. Den schließen wir mal aus. Das ist ja klar. Aber welcher sonst noch? Man hat auch sehr gut recherchiert von diesem schlechten Interview. Ja, bleibt da nur noch einer übrig. Sind sie adoptiert? Warum nicht? Glaubst du, wenn so ein Tausendfüßler einen Heiratsantrag macht, das dauert doch auch ewig, oder? Dass er erstmal auf alle Knie gegangen ist? Das sind diese Gags, wo ich dir dann gar nicht mehr zurückschreiben würde. Also ich will mal dieses geile Bewertungsmodell, wo ich ihm einfach eine Zahl zwischen 1 und 10 und wenn ich dir einen Gag schreibe, sagst du mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Aber das wäre so ein Gag, wo ich entweder gar nicht zurückschreiben würde und hoffe, dass es vergisst oder selber darauf kommt, dass es scheiße ist. Oder wo ich einfach ein Nein zurückschreiben würde. Nein. Aber die Vorstellung nicht. Von so einem Tausendfüßler, der dem anderen Tausendfüßler ganz tief in die Augen schaut, dann geht er auf ein Knie, zweites Knie, drittes Knie, viertes Knie, der weibliche Tausendfüßler schaut schon so auf die Uhr, so, okay, ja. Und dann dauert es halt einfach noch. Geil war dann der Stunde. Move, bis der weibliche Tausendfüßler dann einfach Nein sagt. Ja, genau. Und dann geht ihr langsam wieder ein Knie nach dem anderen, geht wieder hoch. Ja. Ist man ein guter auch, Gag, könnte man als Comic zeichnen. Als Tausendfüßler dann auch sehr lange Zeit, die Ehe zu überdenken. So jedes Jahr, ja, genau. Jedes Jahr die ganze Zukunft durchzugehen. Und ich glaube, deswegen halten auch im Schnitt Tausendfüßler Ehen wesentlich länger. Ist das statistisch erwiesen. Ja. Gut, hau mal, mehr so Knoten einfach. Das klappt anscheinend sehr gut. Hau mal mehr Gags raus. Ich habe übrigens den tollen Witz, habe ich mir gerade ausgedacht. Den kann man nicht erzählen. Da braucht man ein Setting. Angenommen, der Witz wäre lustig, wenn ich Physik studieren würde. Also, okay, angenommen, du studierst Physik, ja. Okay, das ist das Setting, was man braucht. Ja. Hey, habt ihr mitbekommen? Heute war ein Krankenwagen da. Hat wohl jemand versucht, durch 0 zu teilen. Der ist nicht so scheiße. Vor allem, das, was es für mich interessant macht, ist, dass ich weiß, dass du schon seit 3 Wochen einen Durch-Null-Teilen-Gag brainstormst. Vor 3 Wochen hast du mir das erste Mal einen Gag zum Thema Durch-Null-Teilen gemacht. Ich weiß, dass du seit 3 Wochen dran arbeitest. Und das ist der Gag, der jetzt rausgekommen ist. Ich hab nicht mehr lange drüber nachgedacht. Höchstens noch eine Woche oder so. Dann habe ich es aber auch versucht, ad acta zu legen. Aber das ist das, was am Ende rauskam. Ich glaube, du verstehst es einfach nicht. Doch, ich glaube, ich verstehe es schon. Okay. Ist es bei dir, du... Was? Ist es bei dir, du? Kann ich das als Handy-Klingelton haben, bitte? Übrigens. Für die SMS einfach. Letztes Mal habe ich unsere Folge geschnitten und da war so ein extrem geiler Lacher von dir drin. Den hätte man so nehmen können und der wäre worldwide trending gewesen in jedem scheiß Portal. Irgendwie so ganz, ganz geil hast du dich gesteigert im Lachen. Auch die Waveform davon war schon Gag. Die Waveform dieses Lachers war schon geil. Das ist eigentlich schon ganz gut, wenn die Waveform alleine schon Lacher ist. Kannst du mal raushauen als Screenshot. Du kannst dir den Lacher jetzt mal reinschneiden. Fick dich, Alter. Ich hab keinen Bock auf so eine scheiß Zusatzarbeit. Genau wie letztes Mal, wo wir eigentlich uns überlegt hatten, so einen geilen Trennermusik zu nehmen für unsere Rubrik. Und ich hab's einfach nicht gemacht. Hab einfach dieses Glaberei drin gelassen. Die wieder. Ja, ich finde den Gag aber besser, wenn man das nicht extra erwähnt, dass du es nicht gemacht okay. hast. Okay. Also okay. Das würde ich jetzt rausschneiden. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, unsere Gags zu erklären. Ja, oder einfach, wir sollten einfach aufhören, Gags zu machen. Hast du mal eigentlich Lust auf so eine ganz ernste Folge? Ja, die Frage ist halt, ob wir ernst was zu sagen haben, ne? Also es ist ja immer, ich habe da ja immer so viel Respekt davor, vor ernsten Botschaften, weil ich mir immer denke, ich habe halt einfach keine Ahnung von gar nichts. Und auch so tiefgründige philosophische Tweets und so motivational Tweets habe ich immer das Gefühl so, ja, ich erzähle da Scheiße und Arroganz und tue da irgendwie so, als wäre ich tiefgründig und toll, was ich nicht bin. Und deswegen habe ich da immer so viel Respekt davor und so viel Hemmung, irgendwie dann da ins Ernste zu gehen, weil es oft halt einfach Bullshit ist. Bei ernsten Dingen muss halt auch viel dahinter stecken. Da müssen sehr viele Gedanken dahinter stecken, die man sich darüber gemacht hat. Und wenn man halt unernst über ein Thema redet, dann kann man auch einfach mal ein Klischee benutzen. Und alle denken sich, ja, der hat sich bestimmt Gedanken darüber gemacht. Aber oft ist es einfach nur so, dass man einfach faul ist, sich wirklich Gedanken zu machen über ein Thema, sich wirklich mit etwas auseinanderzusetzen und eine ernste Meinung zu vertreten, weil eine lustige dann einfach zu unemotional ist. Ja, aber da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass man halt immer die Überzeugung hat, dass das, was man sagen müsste, halt irgendwie so einen ewigen Wert haben müsste. Dass man, wenn ich jetzt irgendwie mein großes Weltbild, meine Theorie der zwischenmenschlichen Kommunikation ausbreite, dass es halt so einen ewigen harten Wert haben könnte. Aber es ist halt einfach Bullshit. Man redet halt zu 95% am Tag Bullshit. So gut wie alles, was man sagt, ist Schwachsinn. Und müsste man eigentlich irgendwann wieder zurückziehen, wenn man nur genug Zeit hätte, alles wieder zurückziehen zu können, was man so den ganzen Tag sagt. Weil es ist halt alles einfach nur Freestyle und improvisiert. Ich möchte mal kurz. Und davon ist nicht viel da. Und deswegen, wenn man jetzt irgendwie so groß Lebensphilosophien erzählt und wie sollte man sein und wie sollte man nicht sein, das ist halt alles Bullshit einfach. Ich habe mir damals immer gewünscht, oder eine Zeit meines Lebens habe ich mir gewünscht, eine Maschine zu haben, die mir alle Fragen beantworten kann. Und da habe ich besonders über die Fragen nachgedacht, oder die Antworten darüber nachgedacht, was sie dir sagen würde, wenn man fragen würde, was ist das Lustigste, was ich jemals gesagt habe, zum Beispiel, oh ja. Was ist das Dümmste, was ich jemals gesagt habe, was ist das Rassistischste, was ich jemals gesagt habe, das sind so geile Fragen, wo man sich nachdenkt, was ist es wirklich? Also, ja, so eine Statistik, ne? Ja, also genau. Einfach, dass dein ganzes Leben eine Statistik geführt wird, auch irgendwie, wie viel Prozent meiner Gags haben Lacher erzeugt, so, oder einfach so knallharte Prozentzahlen. Sowas fände ich total interessant. Wie viel coolste Mensch auf der Welt bin ich? Ja, genau. Von unten, willst du wahrscheinlich einfach machen. Ja. Aber das ist auch eine coole, also so eine Maschine, wenn die mal jemand bauen könnte, ganz kurz vielleicht, wäre das für mich ein Riesending. Ich würde das echt feiern. Ja, weiß ich nicht. Man will halt Sicherheit irgendwo haben, ne? Man ist halt, der Mensch kann halt nicht so gut mit Unsicherheit umgehen. Und halt, glaube ich, solche objektive Sachen. Der Mensch braucht Fakten. Der Mensch braucht objektive Fakten. Der Mensch braucht objektive Fakten. Und gerade bei solchen Selbsteinschätzungssachen ist es halt immer sehr gut, Feedback zu bekommen und gesagt zu bekommen, hey, so und so ist es und so und so ist es, weil man selber halt mit der Unsicherheit halt oft nicht gut umgehen kann, weil Unsicherheit oft das Schlimmste ist. Mir wurde gesagt, wir sind so eine Art Philosophie-Podcast sogar. Also wir würden die meiste Zeit einfach so ziemlich traditionell philosophieren. Und da habe ich darüber nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, es stimmt auf eine Art ja auch. Also wir reden immer über Glückseligkeit, über Humor, wir reden darüber, also diese Maschinen, die man sich vorstellt, die einem alle Fragen beantworten kann, ist ja auch ein hochphilosophisches Modell eigentlich. Bestimmt, also vielleicht hat sich da immer mal schon mal Gedanken drüber gemacht. Vielleicht sind wir bei iTunes auch falsch aufgehoben bei Humor. Vielleicht sollten wir uns langsam zu Philosophie hocharbeiten. Oder Technik-Podcast. Oder zu Poesie. Das ist ja sowieso auch immer das Beste. Ich glaube, wir werden super Technik-Podcast. Ich glaube, wir könnten super gut einfach Leuten Technik erklären. Ach Mensch, wir als Menschen schweben verloren durchs Universum, wissen nicht wohin. Naja, aber ist es nicht, ich glaube, es ist bei jedem Mensch so, nur die meisten Menschen machen keinen Podcast, wo sie eine Stunde lang über sich reden müssen einfach. Wir haben uns ja auch die Schwierigkeit gemacht, uns in den Mittelpunkt des Podcasts zu stellen und nicht... Hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten irgendwie Leute einladen sollen oder irgendwie über die neue Game of Thrones-Folge hätten wir reden sollen. Statt dass wir ständig über uns selbst reden müssen. Es war wieder ein Fehler, das Thema war immer wieder ein Fehler. Chancen, bezieht man... Chancen waren ein scheiß Thema. Es gibt keine Chancen. Das Gute ist, dass wir mittlerweile schon so reflektiert sind, dass wir erkennen, wenn Themen scheiße sind, sie aber trotzdem als genau. Thema nehmen. Auch nicht ändern, ja. Ich kann einfach kurz, ins offene Messer laufen. Ich kann kurz die Konversation vorlesen. Ich habe geschrieben, wollen wir vielleicht über Chancen reden? Du hast gesagt, oh nee, das ist ein scheiß Thema. Und jetzt sitzen wir hier und reden über Chancen. Ja. Wie dumm sind wir eigentlich? Wir sind wie Hühner in Käfighaltung, die nicht erkennen, dass sie ein scheiß Leben haben. Was ich mir heute überlegt habe, ob der normale Mensch, der Durchschnittsmensch, eher denkt, er ist normal oder eher denkt, er ist nicht normal. Also es gibt ja immer so diese motivational Posts und Tweets hier von wegen irgendwie jeder hat seine Fehler, jeder ist irgendwie ein bisschen komisch im Innern, jeder hat so seine Makel und so und jeder ist auf seine Art so ein bisschen crazy und es ist okay. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass der normale Mensch wirklich davon ausgeht, dass er irgendwie komisch ist oder krank ist. Also so diese klassische Botschaft von Freud, irgendwie jeder ist irgendwie im Innersten komplett pervers und hat irgendwie komplett abgefahrene Fetische und ist total freaky. Und ist latent homosexuell. Ist latent homosexuell und will mit seiner Mutter schlafen und kann das aber nicht so rauslassen und wird halt von der Gesellschaft unterdrückt. Aber ich weiß nicht, ob die meisten Menschen das wirklich so sehen. Ja. Also ob sie im tiefsten Innern denken, dass sie wirklich einfach richtig abgefuckt sind. Ich glaube ja. Oder denken sie, ich bin eigentlich ganz okay. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch im Innersten denkt, dass er bekloppt ist und es auch zum weiten Teil stimmt. Also ich wäre da voll bei Freud, weil ich kann es nicht begründen. Ach Mann, ey, das ist so eine krasse Frage, da hätte man sich jetzt jahrelang Gedanken schon drüber machen müssen, um jetzt ein geiles Referat halten zu können. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch so ist, aber ich weiß nicht, man braucht ja auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion. Man merkt ja auch oft wieder, also ne, da kann man dann immer wieder psychologisch Pro- und Kontra-Seite geben, aber wenn man dann irgendwie über irgendwelche Fetischen redet und dann die Leute immer, und wer macht das denn und das ist ja eklig und so, wo ich mir denke, man hat bestimmt schon mal selber was wesentlich Abartigeres zumindest gedacht oder fantasiert. Von daher hat man wahrscheinlich einfach nicht, muss man vor anderen sich wahrscheinlich so darstellen, als hätte man das nicht. Ist so, aber eigentlich ist es ja schon also egal. Ich finde, gerade das Internet zeigt mir, dass alle Menschen gleich bekloppt sind wie ich. Also ich habe zum Beispiel mal ganz, ganz komische Probleme habe ich manchmal, auch so gesundheitlich, wo man denkt, warum habe ich jetzt genau, ich habe zum Beispiel noch nicht Basketball gespielt und was ein Riesenfehler bei mir ist. Also die Kollegen haben plötzlich gesagt, ja komm, wir werfen ein paar Körbe. Ich in meiner Naivität, ja, okay, hey, ich bin dabei, Leute. Hab's auch so versucht. Sehe ich jetzt auch erstmal kein Problem. Hab auch so versucht, in so Basketball-Slang zu sprechen, weil ich halt so ein Method-Actor-Typ bin. Paar Hoops, ja. Also, yeah, ein bisschen Lines gedroppt, ein bisschen gefreestyled, war ultra peinlich. Ultra Rebound, peinlich, ja. Rebound. Ich hab erstmal einen Korb gedroppt, keine Ahnung, wie man das. Und dann haben wir angefangen halt richtig zu spielen gegen dann, also 3-3. Und ich war komplett verloren. Ich habe so nach 10 Minuten habe ich einfach nichts mehr gespürt. Meine linke Arm war taub, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich bleibende Schäden davongetragen. Ich weiß es nicht genau. Und dann habe ich plötzlich so Druck unter meinen Füßen gespürt. Dann habe ich nach dem Spiel irgendwann mal die Socken ausgezogen. Und ich hatte richtig, richtig große Blutblasen unter meinem Fuß. Also Sportarten stoßen mich voll ab. Also ich kann da nicht mal für, ich war einfach konditionell schon am Ende und körperlich auch so komische, meine Füße stoßen plötzlich Sport ab anscheinend. Ja, ich bin. Ja, vor allem, warum will der Körper eigentlich keinen Sport haben? Ist es nicht total gesund? So schießt sich der Körper dann nicht selbst ins Bein? Ich glaube, er will Sport haben, der Körper, aber das Hirn halt nicht. Er findet nicht die Worte dafür. Ja, und das ist halt wirklich so komisch. Und dann habe ich das gegoogelt, Blutblasen, und es hatten wirklich sehr, sehr viele andere Menschen das gleiche Problem. Und dann haben wir mal in der Redaktion irgendwie für ein Spiel gebrainstormt und überlegt, wäre es nicht geil, wenn wir ein Spiel nehmen, wo Google den Satz vollendet. Machen auch viele andere Late-Night-Shows. Und dann hat man angegeben, mein. Und dann ist das dritte oder so, mein Bauchnabel stinkt. Das heißt, eine signifikante Anzahl von Menschen muss mal gegoogelt haben, mein Bauchnabel stinkt. Ich glaube. Ja, oder es war einfach die letzte Suchanfrage von unserem Redaktionsleiter. Kann auch sein. Von mir. Fällt mir gerade ein. Es war, da habe ich nämlich Volleyball gespielt. Da plötzlich fiel mein Bauchnabel an zu stinken. Keine Ahnung. Ja, aber das sind so Dinge, ich glaube, das Internet hilft einem da sehr. Es ist da sehr therapeutisch, wirkt es da. Weil einfach jeder Mensch irgendwie auf eine Art seine Probleme hat und damit nicht ganz klarkommt und dann aber auch froh ist, im Internet andere Dinge zu entdecken, andere Leute zu entdecken, die gleiche Probleme haben. Ja, stimmt. Aber gut, die Aussage war jetzt auch nicht so bahnbrechend, ne? Das meine ich halt. Man unterhält sich dann, aber die Aussage ist halt irgendwie, jeder ist ein bisschen komisch und das ist okay. So, aber da hättest du jetzt auch einen Motivationspost lesen können auf Facebook. Aber sie ist auch nicht so bahnbrechend. Mir ist dann aufgefallen, ich habe gerade, während du geredet hast, einfach angefangen, bei WhatsApp zu scrollen, bei Twitter zu gucken. Soweit ist es schon. Dass ich während des Podcasts schlecht plötzlich mein Zeit. Handy raushole. Das ist eigentlich so die einzige Stunde in der Woche, wo ich mal wirklich mich nur aufs Sprechen konzentriere sonst eigentlich. Selbst das ist nicht mehr gegeben. Es fährt alles den Bach runter. Ich weiß auch nicht, ob wir das noch lange machen sollen. Die Themen sind offensichtlich aus. Nein. Wir selber als Menschen. Wir sollten uns einfach nur mal ein bisschen mehr als eine Minute Zeit nehmen, um nach Themen zu suchen. Und nicht bei einem Thema, was wir selber schon als schlecht abtun, stehen bleiben. Und das will ich dann. Ja, ich habe wahnsinnig viele Themen vorgeschlagen, die du alle abgelehnt hast. Du hast kein Thema vorgeschlagen. Das ist genau null. Das ist genau, ich habe 50-50 genau null Themen vorgeschlagen. Was ein gutes Thema ist. 50-50. Ja, dann lass uns darüber reden. Hey, wir haben nur 13 Minuten. Zeig mal, wie toll. Zeig mal, wie toll. Du bereitest dich darauf vor? Auf das, was du die letzten 47 Minuten abgeliefert hast, hast du dich vorbereitet? Nein. Klein, so ganz kleiner. Nein, Herr Tietz. Wir sollten mal vielleicht so eine Weltreise machen einfach, wo wir ganz viele Dinge erleben. Einfach neue Erfahrungen sammeln. Wo wir einfach auch sehr so ein Messer schneide, bis es schon so Richtung Lebensgefahr geht, immer Dinge erleben, damit wir geile Stories zu erzählen haben. So, wir sind nach 2 Wochen tot, aber haben bis dahin halt geile Stories zu erzählen. Also, ist ja auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es das ich bringe. Ich glaube, es ist eher eine innere Reise, oder die wir brauchen. Wir müssen uns einfach als Menschen ein bisschen mehr innere kennenlernen. Reise oder einfach so Gedankenexperimente wagen. Sich selbst finden, und Gags in Gedankenexperimenten suchen. Also wir können uns jetzt mal vorstellen, können wir mal ein Hörbuch aufnehmen innerhalb des Podcasts? Das war auch mal die Idee. Ja, so eine kleine Geschichte. Einfach mal ein bisschen improvisieren. Ein bisschen okay, und go. Gib mir ein Setting. Zoo. Okay. Aber. Nee, wir fangen im Zoo an. Einfach so. Okay. Ich bin. Okay. Wir sind hier im Zoo. Und wir haben es hierher geschafft. Wir haben endlich. Wir müssen die Tiere befreien. Hey, Markus, da bist du ja. Wo warst du so lange? Ich wusste nicht, dass ich ihn auch finde. Wir haben doch gesagt, wir verabreden uns am Affengehege. Warum bist du jetzt hier? Ich hab mich in die Flamingos verliebt. Die gucken so süß. Es geht heute nicht um die Flamingos, Markus. Wir wollen uns heute um die Fledermäuse kümmern und nur um die Fledermäuse. Warum genau? Das habe ich sofort von vornherein nicht verstanden. Warum genau wollten wir uns dann bei den Affen treffen? Damit es nicht so auffällig ist. Wenn wir jetzt die ganze Zeit mit diesem riesigen Wollsack hier vor den Fledermäusen stehen, dann fällt es jedem auf. Okay, also los, komm. Hast du den Sack dabei? Ja, habe ich dabei. Gut, okay, dann lass uns kurz rübergehen. Aber sei nicht so auffällig, okay? Fledermäuse. Wir gehen nur zu den Fledermäusen. Hallo. Guten Abend. Hallo. Wir gehen nur zu den Fledermäusen. Tag. Hallo. Wir wollen nur die Fledermäuse befreien. Keine Angst. Wir wollen wir wollen sie nur anschauen. Ne? Ich meine, die sind ja frei auf eine gewisse Art. Ne? Genau. Also es reicht ja an Freiheit. Die können ja fliegen. Ich meine, wer kann nicht fliegen? Also wer schon fliegen kann, der muss er auch nicht. Aber wir können nicht sehen. Also ist ja auch so. Ich bin auch gar nicht nervös, weil wir Fledermäuse befreien wollen. Nein, aber auch wenn wir sehen könnten, würden wir sie. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt besonders einfach zu fangen wären, weil sie nicht sehen können. Das ist ja zu kurz gedacht. Nicht wahr? Ja, Maulwürfe hingegen können gar nicht sehen. Ja. Also, ne? Also, falls man sich die entscheiden müsste man könnte, nicht was gar man nicht befreien, weil die wissen ja eh nicht, wo sie gerade ja, sind. Aber wenn man sich jetzt entscheiden müsste, welche Tiere müsste man klauen, Fledermäuse oder Maulwürfe, dann wären Maulwürfe die bessere Entscheidung. Sag ich jetzt schon dreimal an dem Gehege vorbeigelaufen. Wir sollten vielleicht mal hingehen. Ja, wir sollten uns ein Eis kaufen. Wir sollten uns erst ein Eis kaufen. Ich hab ein bisschen Angst vor diesem Softeis. Ich habe immer Angst, da sind Salmonellen drin. Aber ich will das Softeis mit Schokolade. Okay, komm. Wir fragen mal. Okay. Ja, guten Tag, was hätten Sie denn gerne? Ja, ich hätte gerne Softeis. Wir hätten Eis für Sie. Weil es ja so heiß ist hier draußen. Ha. Da können Sie sich ein bisschen erfrischen. Da hat mein Kollege recht. Wir sind 2 Leute am Eisstand. Weil wir obwohl es eigentlich nur einer wollte. Es gab nur eine Stelle. Aber wir sind auch mit dem halben Gehalt zufrieden. Ha. Ich wollte nur sagen, in dem Eis, das müssen wir Ihnen vorher mitteilen, sind Fledermausreste. Ist das okay? Ha. Aber die kann man nicht sehen. Verstehen Sie? Weil man Fledermäuse auch, also weil Fledermäuse nicht sehen können. Okay. Ja gut, dann hätte ich gerne einmal mit Schokolade, bitte. Oh, Moment, ganz kurz. Wir müssen uns ganz kurz beraten. Ja, ist kein Problem. Ja, kein Problem, kommen Sie gleich wieder. Sie finden ja zurück, weil Sie können ja sehen. Ganz kurz, da sind jetzt genau Fledermausreste drin. Wir wollten Tiere befreien. Oh, warum kommen die da rein? Ich habe Bock auf ein Eis. Das können wir nicht machen. Ich hab total wir machen uns selbst mitverantwortlich für diesen Massenmord, der hier stattfindet. Wir machen uns mitverantwortlich, das geht nicht. Wir können jetzt auch nicht zurückziehen. Aber wir können. Dann nehmen wir zusammen ein Eis. Ja. Aber wir können nicht zusammen am selben Eis necken. Ja, wir hätten gern ein Eis im Becher. Ja, was hätten Sie aber denn mit gerne? Zwei, haben Sie wieder zurückgefunden? Ja, haben Sie uns wieder gesehen? Mit 2 Löffeln. Das ist ein komischer Kerl. Ein Eis mit 2 Löffeln? Ja, ist das so, ginge das? Das ist sehr ungewöhnlich. Das macht sie verdächtig. Ja, es ist aber nicht... Wollen Sie sich nicht nochmal zur Beratung zurückziehen? Ja, vielleicht doch. Ich würde gerne diese Chance nutzen. Wir kommen gleich nochmal. Okay. Dem ist das total aufgefallen. Ja, du hast auch gesagt, das ist verdächtig. Du hättest das, wir wollen Fledermäuse befreien, T-Shirt einfach nicht anziehen sollen heute, vielleicht. Du hättest das heute einmal nicht anziehen. Das ist das einzige weiße T-Shirt, das ich habe. Es ist so heiß. Hast du eine Ahnung, wie heiß es ist? Fuck, ey, komm, wir gehen nochmal. Okay, also, das ist... Hallo, da sind Sie wieder. Haben Sie eine bessere Entscheidung getroffen, die nicht so auffällig ist? Ja, wir hätten gerne einfach zwei Eis, bitte. Zwei Eis, das ist sehr unauffällig. Die meisten Leute nehmen ein Eis pro Person, genau wie Sie. Welche Geschmacksrichtung denn? Okay, ich hätte gerne das Zitroneneis. Einmal Zitroneneis. Hugo, mach einmal Zitroneneis. Okay. Verdammt. Und für das Sie? Das Zitroneneis ist alle. Wir haben nur noch, das wir haben generell nur noch, wir haben generell kein Eis mehr, fällt mir gerade auf. Der Zoo macht auch jetzt zu. Dieses Gespräch hat schon vor 5 Minuten aufgehört, lustig zu sein. Also lass uns einfach das Eis geben und dieses Hörspiel beenden. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge Plot zu erledigen. Was ist denn jetzt mit dem Plot, der angeteasert wurde im Akt 1? Wir sind ja noch nicht mal in Akt 2. Aber es fühlt sich an wie Akt 7. Na gut, also, meine Herren, wir haben jetzt leider geschlossen, aber hier ist noch ein Mangolassi für euch beide. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dankeschön. Tschüss. Endcredits. Wobei, der Text ist nicht ganz richtig. Der Text heißt auf Deutsch, ich bereue nichts. Oh, sehr gut. Stimmt. Wenn man auch nicht mehr... Ja, okay. Ja, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 18. Wir haben damit die Volljährigkeit erreicht mit all seiner Charme, seinen unangenehmen Momenten, seinen awkward Ab Moments. Ab Folge 21 fangen wir an zu zocken. Sag ich ja. Dir. Genau. Ab, ja. Und ab Folge 25 fangen wir an, über Sex zu reden. Und ab Folge 34 fangen wir an, so ein bisschen benommen auf unser Leben zurückzuschauen. Und dann... Ja. Ja. Und ab Folge 89 sind wir nicht mehr in der Lage, irgendwie auszudrücken, was wir gerade empfinden, und werden immer im 2-Minuten-Takt uns selber wiederholen, wie so ein Loop. Viel Spaß bis dahin. Ansonsten, wir haben 17 andere tolle Folgen, die ihr euch anhören könnt, außer Folge 12 und Folge 6. Ey, warte mal. Was denn? Ey, Folge 6, 12 und 18 sind schlecht. Bam. Oder? Und da liegt jeweils ein Abstand von 6 dazwischen. Dreimal die 6. Also wir wissen genau, wem wir diese Scheiße zu verdanken haben. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass, oder? Falls ihr wissen wollt, wie es mit den beiden Helden im Zoo weitergeht, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Mich selber interessiert es überhaupt gar nicht. Hast du das Gefühl, also müssen Autoren selber der Meinung, müssen selber... Nein, überhaupt nicht. Nein. Glaube ich nicht. Man hat gedanklich, man hat alle Chancen, man kann alles machen theoretisch, man kann über alles sprechen, alles kann passieren. Und wenn man kann jetzt wirklich eine Breaking Bad-eske Gangstergeschichte aufbauen, die extrem fesselnd Und selbst in unserer Welt, wo alles möglich ist, erleben wir so eine langweilige Story, von dem man abends auch nicht auf der Party erzählen würde oder so. Es ist ein Drache vorbeifliegen würde und wir erleben eine Story, die ich selbst, wenn ich so erleben würde, niemandem erzählen würde, weil sie so peinlich ist. Selbst in unserer Fantasie sind wir die uncoolsten Typen der Welt. Selbst wenn wir alle Möglichkeiten haben, entscheiden wir uns für Langeweile, für ein langweiliges Leben, in dem nichts passiert. Diese Pointe war nichts wert irgendwie. Ich weiß nicht, so eine 10 Minuten lange Rampe für eine Pointe, die ganz okay war eigentlich. Aber auch so eine Story, die immer langweiliger wird. Ne? Sie beginnt mit Spannung und Spaß, aber endet dann einfach in kompletter Belanglosigkeit und hört dann auch auf. Hört dann vor dem Act-Break einfach wenn, auf. Wenn der Spannungsbogen einfach falsch rum ist. Wenn man sich den Spannungsbogen von der falschen Seite anguckt. Ja, genau. So eine Verfolgungsjagd, die immer langsamer wird. Ja. Wenn man mit Platz 1 anfängt und bei Platz 5 aufhört. Zieht sich ein bisschen... Das ist, glaube ich, ziemlich genau, ja. Das Podcast-UFO. Warum nicht? Jetzt wisst ihr, verdammt nochmal, warum nicht. Warum wir uns für diesen Slogan entschieden haben. Letztendlich. Ja, mein Gott, Leute. Vielleicht... Keep it das Podcast-UFO. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer guten Folge. In 6 Folgen können wir jetzt schon sagen, hört lieber nicht rein. Da laden wir wieder einen Gast ein. Ja, genau. Damit wir noch eine dritte Person in unser Schlammloch mit reinziehen. Okay. Ich denke, wir kriegen aus dieser Grütze, aus diesem Schwall, den wir heute hier vor uns gegeben haben, aus diesem Konglomerat aus undefinierbarem Schwachsinn, eine Folge zusammenbekommen, die länger ist als eine halbe Stunde, kürzer ist als eine Stunde, die aber trotzdem Leute sich anhören können. Ich würde deswegen kurz einfach eine Verabschiedung. Also ich werde die nicht hochladen, ohne Witz. Es ist mir halt egal, du kannst schneiden, so viele Witze, aber ich werde die nicht hochladen. Ich werde mich persönlich bei jedem einzelnen Hörer erstmal entschuldigen und dann sie vielleicht hochladen. Du willst dich so schützend vor die Folge werfen. Und ich versuche die Zuhörer abzulenken. Ich versuche bei jedem einzelnen Zuhörer von den allen 28, die wir haben, irgendwie eine Briefbombe zu platzieren oder dass irgendwie ein Autounfall vor der Haustür stattfindet, damit sie abgelenkt sind, wenn die Folge hochgeladen wird, und dann schleiche ich mich in deren Wohnung und lösche die Folge, sodass niemand jemals weiß, dass sie stattgefunden hat. Das ist mein Plan. Deswegen, wenn ihr in der nächsten Zeit einen fetten, hässlichen Typen seht, der an eurer Tür irgendwie rumrüttelt, könnte Stefan sein. Ist Dirk Bach. Das ist wahrscheinlich Dirk Bach, der versucht, aus eurem Keller zu entfliehen. Das war's, das Podcast-UFO. Die Volljährigkeit, juhu, endlich erwachsen. Nächste Woche geht's richtig steil. Da erzählen wir von interessanten Dingen. Ja, vielen Dank. Und das Podcast-UFO hebt ab in eine bessere Welt. Ab. Heilige Scheiße. Ei, ei, ei. Oh Mann, immer dieses gute Folge, Nee. Folge-Ding. Es war, die ODP-Folge war okay. Und ja, die letzte Folge war auch okay. Die letzte Folge war richtig gut. Echt? Fandest du mittlerweile? Hast du nochmal gehört?